WDR 5. Neugier genügt. Der Name der Band stammt vom Duke of Edinburgh. Wir sprachen mit dem Duke und er meinte, wenn ihr eine Band gründen wollt, solltet ihr sie Travelin' Wilburys nennen. Deshalb heißen wir jetzt Travelin' Wilburys, mit der ausdrücklichen Zustimmung seiner königlichen Hoheit, the Duke of Edinburgh. Is this true? Yeah, of course. Would we lie to you? Ja, das ist wahr. Wir würden doch nicht lügen. Nelson Wilbury, der Sprecher der Band, ist aufgrund seines Akzents und seines britischen Humors ohne jeden Zweifel als Engländer zu erkennen. Dass es sich um George Harrison handeln könnte, legten die Silhouetten auf dem Cover des Albums nahe, das 1988 erschien. Die echten Namen der beteiligten Künstler blieben ungenannt. George Harrison war damals der mit Abstand erfolgreichste Wilbury, nicht nur wegen der Millionen von Beatles-Platten, an denen er mitgewirkt hatte. Mit Cloud 9 hatte er gerade sein erfolgreichstes Album seit fast 2 Jahrzehnten veröffentlicht, produziert von Jeff Lynne, dem Mastermind des Electric Light Orchestra. Lynne hatte ELO nach 6 Top-10-Alben aufgelöst, um sich ausgiebig seiner Arbeit als Producer zu widmen. Insgesamt 4 Singles koppelte die Plattenfirma aus Cloud 9 aus. Für die letzte fehlte noch ein Song für die B-Seite. I had dinner with Roy Orbison and Jeff. Eines Tages saß ich mit Jeff Lynne und Roy Orbison beim Abendessen. Ich erzählte ihnen, dass ich am nächsten Tag ins Studio wollte, um einen Song aufzunehmen, und fragte Jeff, ob er nicht mitmachen wolle. Er sagte, klar, mache ich. Also rief ich Bob Dylan an, der ein kleines Studio zu Hause hatte. Manchmal erreicht man ihn monatelang nicht, aber diesmal ging er sofort ans Telefon und meinte nur, kommt vorbei. George Harrison, Jeff Lynne und Roy Orbison lebten damals alle in Los Angeles. Man kannte sich. Und auch der 4. Wilbury, Charlie T. Jr. Wilbury, wohnte in der Nachbarschaft, Tom Petty. It wouldn't be unusual for Jeff and George to show up at my door. George und Jeff kamen öfter mit einem Kasten Bier bei mir vorbei, einfach nur um Musik zu machen. Die Kinder turnten herum und wir spielten Ukulele. Irgendwann habe ich sie ins Bett geschickt und wir spielten einfach weiter. Eines Tages kam George dann vorbei und erzählte von einem Treffen mit Jeff Lynne und Roy Orbison und davon, dass er in Bob Dylans Studio einen neuen Song aufnehmen wolle und meinte, wenn du Lust hast, mach doch mit. I thought I'd have Roy on it too, and if you want, maybe you'd come too. Wir haben in Bobs kleinem Studio gearbeitet. Eigentlich war es gar kein Studio, eher ein Kontrollraum, in dem die ganze Technik stand. Auf jeden Fall hatten wir da keinen Platz zu fünft mit unseren Gitarren. Wir gingen also in Bobs Küche, stellten 5 Stühle auf und davor die Mikrofone. So haben wir sämtliche Gitarrenspuren aufgenommen. So all them guitar parts, you know, all them acoustic guitars were just in this kitchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eine sicher ungewöhnliche Produktionsweise für Musiker, die normalerweise in den teuersten und besten Studios der Welt aufnehmen. Aber erstmal ging es ja nur um eine B-Seite, für die George Harrison ein paar Ideen mitgebracht hatte. Bob meinte dann, wie soll der Song denn heißen? Du brauchst einen Titel. Hinter mir waren ein paar Pakete aufgestapelt, da stand drauf Handle with Care. Ich habe dann gesagt, der heißt Handle with Care und dabei blieb es. Dann machten wir eine Pause und gingen essen. Danach saßen wir in der Runde und ich meinte, so viele Songschreiber an einem Tisch, lass uns den Text zusammenschreiben. Jeder hatte so seine Ideen für eine Zeile. Bei mancher sagten wir, nein, nein, das ist nichts. Bei anderen, hey, das ist gut. So ist der ganze Text entstanden. Sometimes a line come out and go, oh, that's good, that's a good, oh, I like that, you know, and so that's how we did it. Everybody's got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on. The thing about the Wilburys for me is Hätten wir die Wilburys geplant, wäre irgendjemand auf die Idee gekommen, diese Band mit diesen Musikern zusammenzustellen. Es hätte niemals funktioniert. Unmöglich. Dass es trotzdem so kam, das ist reine Magie. Vielleicht war gerade Vollmond in dieser Nacht, irgend sowas. Dass es nicht bei diesem einen Song bleiben würde, war allen sofort klar. Plötzlich eröffnete sich aus dieser Zufallssession eine neue Perspektive und so beschlossen sie, ohne großen Plan einfach weiterzumachen und zu sehen, was dabei rauskommen würde. Wir haben zuerst mal nachgeschaut, wann wir alle zusammen verfügbar sein würden. Einen weiteren Plan gab es nicht. Bobs Tour begann Ende Mai, also einigten wir uns darauf, am 7. Mai anzufangen. Wir hatten also nur 9 oder 10 Tage, an denen er dabei sein konnte. Alle anderen waren relativ frei. Wir haben also beschlossen, es einfach durchzuziehen. Einen Song pro Tag. Das hat uns alle mitgerissen. Bob Dylan alias Lucky Wilbury befand sich Mitte der 80er Jahre in einer Krise. Mit Empire Burlesque und Knocked Out Loaded, den ersten Alben nach seinem Übertritt zum Christentum, die nicht von religiösem Eifer geprägt waren, konnte er weder Kritiker noch Fans überzeugen. Eine Zeit lang war er mit den Heartbreakers, Tom Petty's Band, auf Tour gegangen, die beiden kannten sich also und schätzten sich sehr. Tom Petty's Karriere drohte zu stagnieren. Mit dem 87er Album Let Me Up hatte er es zum ersten Mal seit 10 Jahren nicht mehr in die amerikanischen Top 10 geschafft. Und Roy Orbison, dieses Urgestein des Rock'n'Roll, der seine Karriere zur selben Zeit wie Elvis Presley in den Sun Studios in Memphis begonnen hatte, war Mitte der 80er Jahre fast vergessen. Außer natürlich von Musikern wie George Harrison und Jeff Lynne. Roy war einfach ein großartiger Sänger. Wir alle sind mit seinen Songs aufgewachsen. Dann verschwand er eine Zeit lang von der Bildfläche und wir verloren ihn aus den Augen. Die Welt war einfach zu beschäftigt, um ihn weiter zu beachten. Außer ein paar Leuten wie Jeff Lynne. Der hat ihn rund um die Welt gesucht, nur um ihm zu sagen, hey, ich will ein Album mit dir machen. Roy Orbison alias Lefty Wilbury stand damals kurz vor einem großen Comeback mit einem Album, das Jeff Lynne produzierte. In den mehr als 30 Jahren seiner Karriere hatte er noch nie in einer Band gestanden. Trotzdem unterbrach er für die Wilburys seine Aufnahmesessions. Ich habe alles, was ich zu bieten habe, in das Projekt gesteckt. Es ging hier um Musik, für irgendetwas anderes hatten wir gar keine Zeit. Die anderen hatten Visionen davon, wie ich klingen sollte, was ich singen sollte. Und so haben wir es gemacht. Wir haben uns nie gegenseitig in Frage gestellt. Wir haben einfach immer weitergemacht. Wir haben uns nicht gegenseitig in Frage gestellt. Sie war da at the bar. She was the queen of them all. George would kind of audition us. Sometimes we'd sing the same song. Manchmal ließ George uns regelrecht vorsingen. Wir sangen dann alle denselben Song, um herauszufinden, zu wem er am besten passte. Wenn dann Roy Orbison den Song gesungen hatte und du warst dran, das war dann schon manchmal etwas furchterregend. Roy Orbison hat eine mächtige Stimme, selbst wenn er auf dem Sofa sitzt und leise singt, einen so unglaublichen Ton, das ist schon faszinierend. Wir haben ihm oft gesagt, er sei der beste Sänger der Welt. Und er meinte dann nur, ja. Roy, you must be the best singer in the world. And he'd say, yeah. Auf YouTube kann man ein Video über die Sessions sehen. Da sitzen sie zu fünft in Bob Dylans Küche und spielen Gitarre. Da stehen sie eng nebeneinander vor 5 Mikrofonen und singen Chor- und Solopassagen gleichzeitig. Es wirkt wie eine eingespielte Truppe, nicht wie eine Formation, die sich gerade eben erst zusammengefunden hat, um Songs zu produzieren, die sie erst Minuten oder vielleicht auch Stunden vorher geschrieben hat. Konkurrenzgefühle waren ihnen offensichtlich völlig fremd. Wir haben alle zusammen an Congratulations gearbeitet. Aber die Basisidee kam von Bob Dylan. Deshalb singt er auch den Song. Das Problem war, dass er kaum noch Zeit hatte. Er musste wieder auf Tour. Deshalb mussten wir, kaum dass der Song fertig war, seinen Gesang aufnehmen. Congratulations for tearing it all apart. Congratulations, you finally did succeed. Congratulations for leaving me in need. Der kurioseste Text stammt von Bob Dylan. Ich weiß nicht, wie andere Leute Songs schreiben. Ich habe in diesem Fall einfach einen Haufen Magazine genommen, habe Tom ein paar gegeben, vor allem Automagazine. Und da haben wir kuriose Zeilen rausgezogen wie Five-Speed Gearbox, Fünfganggetriebebox oder Fuel Injection, Benzineinspritzung. Am Ende hatten wir eine zufällige Liste von Sprüchen, die haben wir aufgeschrieben, das Blatt ans Mikrofon geklebt und das Ganze dann gesungen. Random list and had it on the microphone, and then we just did the take. He loves your electric dumplings. He loves your red bell peppers. He loves your fuel injection. He loves your service charge. He loves your five-speed gearbox. He loves your long endurance. He loves your quest for junk food. He loves your big refrigerator. Dirty World heißt der Song. In Treater and the Monkey Man erzählt Bob Dylan die Geschichte zweier Drogenhändler und eines verdeckten Ermittlers. Nebenbei tauchen da auch eine Menge lustiger kleiner Anspielungen auf Songs von Bruce Springsteen auf, der Anfang der 70er Jahre noch als der neue Bob Dylan gehandelt wurde. Mit über 5,5 Minuten ist es der längste Song auf dem Wilburys Album. Selbst George Harrison zeigt sich beeindruckt davon, wie Bob Dylan einen derartigen Wortschwall in einem Rutsch bewältigen konnte. Treater and the Monkey Man war Tom Pettys und Bob Dylans Sache. Jeff und ich waren auch da, aber wir saßen nur in der Küche und hörten den beiden dabei zu, wie sie diese seltsamen Zeilen zusammentrugen. Wir haben nichts verstanden, es ist rein amerikanischer Stoff. Wir hatten einen Kassettenrekorder laufen und haben alles aufgezeichnet und am Ende auf ein Blatt transkribiert. Es war einfach fantastisch, Bob bei der Aufnahme zu beobachten. Er hatte einen Take zum Aufwärmen, änderte ein paar Worte und beim zweiten war schon alles fertig. And on take two he sang that Treater and the Monkey Man right through. Treater and the Monkey Man were hard up for cash. They stayed up all night selling cocaine and hash to an undercover cop who had a sister named Tatsächlich schafften es die Wilburys, in 12 Tagen 12 Songs zu komponieren, Texte zu schreiben, zu singen und einzuspielen. Ein Rekord. Andere hätten dafür Monate gebraucht. Der Mix war schließlich Sache von Jeff Lynne. Officially, George and me are the producers. Offiziell sind George und ich die Produzenten, aber das ist eigentlich auch egal. Am Ende hatten wir einen Haufen ganz frischer Aufnahmen vor uns. Ich meine, wenn man rund um einen Tisch sitzt und einen Song in ein paar Stunden schreibt und ihn dann abends noch aufnimmt, das ist schon unglaublich. Das war eigentlich schon immer mein Ehrgeiz. Aber dieses Mal hat es wirklich funktioniert. It was just a thrill, really, to write a song with Wilburys. It was an ambition that I'd always had, and it came true, which is great. Traveling Wilburys Volume 1 hieß das Album schließlich. Es ist eins der schönsten Alben der 80er Jahre geworden. Eine gekonnte, unverkrampfte, sehr entspannte Mischung aus Singer-Songwriter-Rock und Pop, die weder nach George Harrison, noch nach Tom Petty, noch nach Bob Dylan klingt. Jeff Lynne hat aus dem Material einen für die 80er Jahre völlig ungewöhnlichen Sound gezaubert. Tief in der Tradition des Rock'n'Roll verwurzelt, aber dennoch frisch und kein bisschen altmodisch. George Harrison war begeistert. The sound of it, I think, is just so close to a good old rock and roll thing from like the. Der Sound der Platte ist so nah an gutem alten Rock'n'Roll der späten 50er. Das kommt hauptsächlich von den akustischen Gitarren. Ein großartiger Sound. Er musste einfach ein bisschen rau klingen. Aber das war der ganze Spaß dabei. You know, it had to be a bit rough, but that was the fun about it. I get rattled even in my sleep. I get rattled. George's band. It was always George's band. And it was a dream he'd had for a long time. Es war George's Band, ein Traum, den er schon lange hatte. Die Idee bestand darin, dass er alle Musiker aussuchte und eine perfekte Band nach seinen Wünschen zusammenstellte. Obwohl er es gewohnt war, suchte er diesmal nicht den besten Musiker, der dies oder das am besten konnte. Er suchte sich Leute aus, mit denen er auch einfach abhängen konnte. But I think the qualifications were more about who you could hang out with. Der sechste Wilbury blieb übrigens ungenannt. Jim Keltner, der Trommler. In den 70er Jahren spielte er in der Band von Ry Cooder. Seit den 80ern gilt er als einer der besten Studioschlagzeuger von Los Angeles. The Traveling Wilburys Volume 1 erschien im Oktober 1988, euphorisch begrüßt von Kritikern wie von Fans. In den USA stieg das Album bis auf Platz 3 der Hitparade. Das hatten weder George Harrison, noch Tom Petty, noch Bob Dylan allein in den Jahren zuvor geschafft. Roy Orbison starb am 6. Dezember 1988 im Alter von nur 52 Jahren, noch bevor das Album, mit dem er sein Comeback bestreiten wollte, erschienen war. Mystery Girl hieß das Werk, es sollte das erfolgreichste seiner langen Karriere werden. Die Single You Got It erwies sich sogar als Hit. Geschrieben hatten den Song Tom Petty und Jeff Lynne. Tom Petty fing sich nach dem Ausflug mit den Wilburys wieder und lieferte 1991 mit Into the Great Wide Open sein bis dato bestes Album ab. Und auch Bob Dylan tat der Wilburys Abstecher gut. Oh Mercy, sein 26. Album, erschien 1989, wurde in der Kritik als sein bestes seit 15 Jahren gehandelt. Zwei Jahre nach Traveling Wilburys Volume 1 erschien schließlich Volume 3. Mit einer ausdrücklichen Widmung an den verstorbenen Roy Orbison. Es sollte George Harrisons letztes Album sein. Danach zog er sich aus dem Musikgeschäft zurück. I just tried to preserve our relationship. Ich habe die ganze Zeit über versucht, unsere Beziehung untereinander zu erhalten. Ich habe deshalb immer darauf geachtet, dass unsere Freundschaft nicht durch dieses oder das missbraucht werden konnte. Das war mein wichtigster Beitrag zu dem ganzen Projekt. That was the underlying contribution, I think, what I was trying to do. But it's all right, riding around in the breeze. Well, it's all right, if you live the life you please. Well, it's all right, doing the best you can. Well, it's all right, as long as you lend a hand. You can sit around and wait for the phone to ring, waiting for someone to tell you everything. Sit around and wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond ring. Well, it's all right, even if they say you're wrong. Well, it's all right, sometimes you gotta be strong. Somewhere down the road when somebody plays at the end of the line, purple haze. Well, it's all right, even when push comes to shove. Well, it's all right, if you got someone to love. Well, it's all right, everything will work out fine. Well, it's all right, we're going to the end of the line. Ashamed of the car I drive. At the end of the line, I'm just just glad to be here, happy to feel that. And it don't matter if you're by my side, I'm satisfied. Well, it's all. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.